Ich hab gedacht, heute lässt er mich allein, aber immer die leeren Versprechungen, aber. Ja, genau, beneidet mich. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Wir haben 22.49 Uhr und das ist die aktuelle Platz 2 der Dance Charts. Iguana, Mauro Picotto, Maybe Italy. Seals of pleasure and pain, rise up to the sky and feel eternity of life. Snowman und DJ Zyklas, Eternity of Life. Was macht mein blonder Liebling? Kelly! Hallo Leute! Ratet mal, was gleich kommen wird! Verrat jetzt nicht alles, Kelly. Kelly wird jetzt unser Internet-Gewinnspiel die Frage stellen. Die Antwort bitte eintragen im 8. Gästebuch unter www.charlie2000.de. Bye.

0:54. Edie Condor, also Emil Dora Condor, heißt die Gruppe. Salto Mortale. Das hört sich ja wahnsinnig an. Unser absoluter Megaknüller. Auch ziemlich neu. Jonah, listen, so heißt der Song. Das ist alles, was ich leise, geht voll ab. Bad Bunny, hast ein Date gehabt? Wie sieht's aus? Erzähl. Erfolg oder wie? Absolute Fehlanzeige. Oh nein, schon wieder. Was ist denn los? Bin endlich total und völlig am Ende mit Frauen. Ich sag, das liegt an dem Vater. Der ist schuldig, das kommt von der Erziehung her. Al, entschuldige dich. Bart, war ich mit dir bei einem Zweitligaspiel, als du 8 warst? Ja. Na, was willst du dann noch von mir? Ich würde sagen, das nennt man eine gestörte Familie, oder? Kelly. Das haben die von der Sozialhilfe auch gesagt. Also sehe ich es auch. Gleich vor einer Stunde Nachtschwimmer. Nachtschwimmer. Das ist ein Song aus dem Juni von Silent Breeze. Hallo, hallo, ich bin in Heidelberg gelandet. Jürgen? Ja? Kannst du mir 500 Breten sagen? Also 4 auf jeden Fall. Lass hören. Boney M? Ja. Man at Work? 2. Queen? 3. Michael Jackson? 4. Und jetzt muss ich raten. Cool in the Gang? Ja! Super, Heidelberg hat gewonnen! Wir haben einen Gewinner, danke. Jetzt geht's los. Haltet euch gut fest. Und auf. Denn bei uns ist alles erlaubt. Oh, ein super Rucksack. Abgedrehte Abenteuer. Vorzüglich. Und ihr seid mittendrin. Wunderschön. Das totale Powerprogramm nur für euch. Hat was, der Song, ha? Meteor 7, Sonar Impulse. Also normal immer zwischen 1 und 2 gehen hier die Exzesse los bei meinem Freund Al. Ich kann mal kurz rüberschalten. Er ist nämlich so verdächtig ruhig. Kannst du noch irgendwas tun, um dir das Leben zu erleichtern? Die Haare auf deinem Rücken rasieren. Die Haare sind nicht grundlos dort. Die halten mir dich nachts vom Leib. Infinity 2000 von Sleepers. Mindestens so, so gut wie das Original, oder? Wahre Orgien des Nervenkitzels. Soll das eine Beschwerde sein? Yeah! Hey, Nachtschwärmer! Oh. Hey, Meister, die soll doch jetzt mal die Sau rauslassen! Radio Regenbogen! Alle Hände nach oben! Come on! Weiber, Weiber! Weiber! Das ist die Spaßversion von Hyper, Hyper von Scooter. Goodbye, my love. Au revoir, mon ami. So, Nachtschwärmer. Das war's dann mal wieder. Arrivederci. Mach es gut, Knut. Meine lieben Freaks und Freunde, jede Show geht mal zu Ende. Jedes Lied geht mal vorbei. Nach dem Ende folgt die Wende. Nach der 2 kommt stets die 3. Nach dem Feuer kommt die Asche. Nach dem Berg, da kommt das Tal. Nach dem Baby folgt die Flasche und ich folge jetzt der Mutter mal. Alle noch ein schönes verlängertes Wochenende, Nachtschwärmer. Letzte Frage, darf ich mit Kelly ausgehen? Ihr könnt schreien, ihr könnt heulen. Heck, du kannst mir mit Sex drohen. Ich schaffe es nicht. Aber ich gebe nicht auf, Nachtschwärmer. Al, wie wär's, wenn du die Abschiedshymne hier machst? Okay. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht.